Kundgabe 6018. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.8.1954. Kampf zwischen Licht und Finsternis. Endzeichen. Ewig schon weiß ich um diese Zeit des Kampfes vor dem Ende. Und ewig also sind mir die listigen Mittel meines Gegners bekannt, mit denen er die Finsternis zu vertiefen sucht, mit denen er vorgeht gegen das Licht der Wahrheit. Und doch lasse ich es zu. Ich hindere meinen Gegner nicht, will er seine List und Macht ausnützen, weil doch am Ende die Wahrheit siegen wird, weil das Licht aus mir nicht verlöschen kann und weil seine Stunde unwiderruflich kommt, da ihm jegliches Wirken verwehrt wird, da er in Ketten gelegt wird und niemanden mehr bedrängen kann. Doch die ihm noch bleibende Zeit wird er gut nützen zum Verderben derer, die ihm angehören. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis nimmt zu bis zum Ende. Wahrheit und Irrtum oder Lüge werden ständig im Kampf miteinander liegen. Und das ist das Zeichen des nahen Endes, dass die Erde in dichte Finsternis gehüllt sein wird, dass überall das Falsche anspricht, dass es Übergewicht hat, dass die Finsternis das Licht zu verlöschen droht und dass die Menschen selbst kein Licht mehr verlangen, sondern sich wohlfühlen in der Finsternis. Also wird auch ein Lichtträger nicht begehrt werden. Man wird ihn als Störenfried betrachten und versuchen, ihm das Licht auszulöschen. Man wird nicht dankbar sein für Licht, sondern es als lästig betrachten. Man wird der Wahrheit aus dem Wege gehen, wenngleich sie leicht zu gewinnen wäre. Aber gerade das soll euch der Beweis sein für das nahe Ende und für die Wahrheit meines Wortes. Denn es ist meines Gegners letzter Versuch zu siegen über mich. Dennoch findet sich die kleine Schar meiner Lichtträger zusammen und verbreitet in kleinstem Kreis ein überstarkes Licht, das die meinen beglücken und kräftigen wird zum letzten Kampf auf dieser Erde. Denn wo mein Licht leuchtet, gibt es kein Versagen, keine Niederlage, keine Schwäche und keinen Tod. Wo mein Licht leuchtet, dort ist die Verbindung der Menschen mit mir so innig, dass sie schon mehr im geistigen Reich weilen als auf Erden. Wo mein Licht leuchtet, dort hat mein Gegner keinen Zugang mehr. Dort wird alles Falsche erkannt und alle Blendlichter verlieren ihren Schein. Und das Licht wird siegen, denn in seinem Schein wird alles offenbar sein, wenn der letzte Tag gekommen ist. Und ob die Nacht zuvor noch so dunkel war, der Tag wird anbrechen für alle, die das Licht suchten. Nacht aber wird bleiben für meinen Gegner und seine Anhänger, der sie eigenmächtig nicht mehr entfliehen können. Amen.